Erster, dies ist das Wort, das Gott zu Jeremia sprach. Zweiter, Gott, der Herr Israels, sagt, schreibe alle meine Worte in ein Buch. Dritter, Gott sagt, es kommt eine Zeit. Dann werde ich das Schicksal meines Volkes Israel und Juda ändern. Ich werde sie in das Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gab. Sie werden es besitzen. Vierter, dies sind die Worte, die Gott über Israel und Juda sprach. Fünfter, Gott sagt, hört. Wir hören Schrecken. Es gibt nur Angst und keine Rettung. Sechster, fragt und seht, kann ein Mann ein Kind gebären? Warum halten sich alle Männer an den Hüften? Sie sind wie eine Frau, die ein Kind bekommt. Warum sind alle Gesichter so blass? Siebter, dieser Tag ist schrecklich. Es gibt keinen Tag wie diesen. Es ist eine Zeit der Angst für Jakob. Aber er wird gerettet werden. Achter, Gott, der Herr, sagt, an diesem Tag werde ich das Joch von deinem Hals nehmen. Ich werde deine Fesseln zerreißen. Fremde Völker werden dich nicht mehr versklaven. Neunter, sie werden Gott, ihrem Herrn, dienen. Sie werden auch ihrem König David dienen. Ich werde ihn für sie einsetzen. Zehnter, Gott sagt, sei nicht traurig, mein Diener Jakob. Hab keine Angst, Israel. Ich werde dich aus einem fernen Land retten. Ich rette auch deine Kinder aus dem Land der Gefangenschaft. Jakob wird heimkehren und in Frieden leben. Niemand wird ihn erschrecken. Elfter, Gott sagt, ich bin mit dir, um dich zu retten. Ich werde alle Völker vernichten, unter die ich dich zerstreut habe. Aber dich werde ich nicht vernichten. Ich werde dich nur ein wenig bestrafen. Ich werde dich nicht ohne Strafe lassen. Zwölfter, Gott sagt, deine Wunden sind sehr schlimm. Deine Verletzung kann nicht heilen. Dreizehnter, niemand hilft dir. Es gibt keine Medizin für deine Wunde. Es gibt kein Pflaster für dich. Vierzehnter, alle deine Freunde haben dich vergessen. Sie fragen nicht nach dir. Ich habe dich geschlagen wie ein Feind. Ich habe dich hart bestraft. Das war wegen deiner vielen Fehler und Sünden. Fünfzehnter, warum schreist du wegen deines Schmerzes? Dein Schmerz ist sehr schlimm. Ich habe dir das angetan wegen deiner vielen Fehler und Sünden. Sechzehnter, aber alle, die dich zerstören, werden selbst zerstört. Alle, die dich bedrängen, werden gefangen. Die dich ausgeraubt haben, werden selbst ausgeraubt. Ich werde sie dem Raub preisgeben. Siebzehnter, Gott sagt, ich werde deine Wunden verbinden. Ich werde dich heilen. Die Leute nennen dich die Verstoßene. Sie sagen, Zion, niemand kümmert sich um sie. Achtzehnter, Gott sagt, ich werde das Schicksal von Jakobs Häusern ändern. Ich werde Mitleid mit seinen Wohnungen haben. Die Stadt wird auf ihrem Hügel wieder aufgebaut. Der Palast wird wieder bewohnt sein. Neunzehnter, Dank und Freude werden wieder von ihnen kommen. Ich werde sie zahlreicher machen. Sie werden nicht weniger werden. Ich werde ihnen Ehre geben. Sie werden nicht länger verachtet sein. Zwanzigster, seine Söhne werden wieder wie früher sein. Sein Volk wird fest vor mir stehen. Ich werde alle seine Feinde bestrafen. 21. Ein Herrscher wird aus seinem Volk kommen. Ein Anführer wird aus ihrer Mitte hervorgehen. Ich werde ihn zu mir kommen lassen. Er wird zu mir treten. Denn wer würde sonst sein Leben wagen, um zu mir zu kommen? Das sagt Gott. 22. Dann werdet ihr mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. 23. Der Sturmwind Gottes bricht schon los. Es ist ein starker Sturm. Er fällt auf die Köpfe der Bösen. 24. Gottes Zorn wird nicht aufhören. Er wird seine Pläne ausführen. Danach werdet ihr es verstehen.